Der Anruf erreicht Liane Bergmann während ihres Dienstes im Krankenhaus. Ja. Frau Dr. Bergmann? Ja, was kann ich für Sie tun? Gehen Sie nach Hause und warten Sie auf unsere Anweisung. Wie bitte? Was soll das? Gehen Sie nach Hause. Liane Bergmanns erster Gedanke ist Hanna. Die Ärztin, gespielt von Nina Kunzendorf, greift nach dem Handy und wählt die Nummer ihrer Tochter. Hanna? Tun Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Nicht nur ihre Tochter stellt Liane Bergmann fest, auch ihr Ehemann ist spurlos verschwunden. Sie schaltet die Polizei ein. Kommissar Danner, die Rolle spielt Heino Ferch, ist irritiert. Keine Hysterie, keine Tränen. Stattdessen spürt er bei der Ärztin mühsam gezügelten Zorn. Wie gut kennen Sie Ihren Mann, Frau Bergmann? Was soll das? Das ist das, was wir tun beim Warten. Wir stellen uns Fragen. Und warten müssen sie lange. Erst einen Tag später teilen die Entführer ihre Forderungen mit. Sie haben 3 Tage Zeit, also bis Samstag, das Lösegeld in Höhe von 22 Millionen Euro zu besorgen. Den Kripo-Beamten klappt die Kinnlade herunter. Wie soll eine Ärztin, verheiratet mit einem glücklosen Architekten, einen solchen Betrag aufbringen? Liane Bergmann schweigt. Erst als Danner ihren familiären Hintergrund beleuchtet, erfährt der Ermittler, dass sie die Tochter des Großindustriellen Albert Targensee ist. Ich habe seit fast 20 Jahren keinen Kontakt mehr zu dem Mann, den Sie meinen Vater nennen. Für mich ist er das nicht mehr. Und ich will auch jetzt keinen. Reicht das? Und damit ist Regisseur Matti Geschonek bei dem Thema, um das alle seine Filme kreisen. Die Familie als Keimzelle gesellschaftlicher Konflikte und Verwerfungen. Eigentlich lande ich da auch immer wieder und halte das auch für eine unendliche Geschichte. Also Menschen leben zusammen, Generationen leben zusammen, belasten sich mit Schuld. Es geht um Verrat, Verdrängung von Schuld. Eine für Thriller, Dramen und Kriminalfilm unerschöpfliche Ressource. Um Mann und Tochter zu retten, bleibt Liane Bergmann nichts anderes übrig, als den verhassten Vater, gespielt von Friedrich von Thun, um Hilfe zu bitten. Aus seinem Mund erfährt sie, dass ihr Mann hinter ihrem Rücken Kontakt zu ihrem Vater aufgenommen hat. Dieser Mann ist ein Lügner und ein Vernichter. Merken Sie das nicht? Er steht da und lächelt und vernichtet mit 1-2 Sätzen einen Menschen, mit dem ich seit ich 19 bin verheiratet bin. Woher rührt der leidenschaftliche Hass der Tochter? Und welchen Umständen verdankt Albert Targensee seinen Aufstieg zum Chef eines weltweit operierenden Unternehmens? Behutsam verwebt Matti Geschonek die Handlungsstränge zu einem hochspannenden Thriller. Matti ist jemand, ein Künstler der Reduktion ist. Er ist jemand, der eine große Lust an erzählerischem Understatement hat. Hauptdarsteller Heino Ferch bringt auf den Punkt, was Matti Geschoneks Kunst ausmacht. Seine Filme belehren nicht. Sie deuten an, geben Hinweise, lassen den Figuren ein Geheimnis. Und dann die Besetzung. Nie würde er eine Hauptdarstellerin akzeptieren, nur weil sie ein hübsches Gesicht hat und beim Fernsehpublikum beliebt ist. Nina Kunzendorf, Andrea Sawatzki, Susanne von Borgetti und Sibylle Canonica. Das sind ja Frauen, die alle keine jungen Mädels mehr sind und in einem Alter sind, wo sich in Augen und in Gesichtern schon einiges abzeichnet. Der Zweiteiler Entführt ist kein gesellschaftskritisches Drama, keine Milieustudie. Matti Geschonek will nicht mehr und nicht weniger als intelligent und mitreißend zu unterhalten. Und das gelingt ihm mit solcher Bravour, dass die abstruse Auflösung der Geschichte nicht weiter ins Auge fällt. Ein unbedeutendes Manko, das man dem Regisseur nach 3 atemlosen Stunden prickelnder Hochspannung gern verzeiht.